Willkommen zum Bamblecast Nummer 1. Heute gibt's Dada auf die Ohren. Das Wort ist eine öffentliche Angelegenheit ersten Ranges. So lautete der Titel eines Postings von mir vor wenigen Tagen. Jede Sache hat ihr Wort, da ist das Wort selber zur Sache geworden. Warum kann der Baum nicht Pluklusch heißen und Pluklubasch, wenn es geregnet hat? Und warum muss er überhaupt etwas heißen? Müssen wir denn überall unseren Mund dranhängen? Das Wort, das W gerade an diesem Ort, das Wort, meine Herren, ist eine öffentliche Angelegenheit ersten Ranges. Und natürlich noch etwas Lyrik. Bolba dore daula dalla sulla lore bauga malla lore damma fus malu. Dasche mame camerilla schosche saga mol was villa suri pauge fus malu. Dolle gamba boca mufte sabel itze spoga gufte palazzo ma polia gai. Mula dampe dore villa alles wirts schaffe drestilla offelima dozza paupo zadau. Der nächste Shoppen ist immer der schwerste. Bis zum nächsten Bamblecast verabschiedet sich der Bimbelkandidat. www.bimbelkandidat.de